Einheit 1 B Übung 3a Frau Marx, Sie sind Kellnerin von Beruf. Haben Sie eine Ausbildung gemacht? Ja, ich habe meinen Beruf 3 Jahre lang in einem 4-Sterne-Hotel gelernt. Offiziell heißt der Beruf Restaurantfachfrau. Was haben Sie in der Ausbildung gelernt? Ein wichtiger Punkt war natürlich Höflichkeit. Wir haben gelernt, wie man mit den Gästen spricht und was das Personal tun muss, damit sich die Gäste wohlfühlen. In der Berufsschule hatte ich unter anderem Englischunterricht, aber auch Unterricht in Mathematik und Buchhaltung. Es ist wichtig, dass ich in meinem Beruf Fremdsprachenkenntnisse habe, denn die Gäste sind international. Außer Englisch spreche ich auch etwas Spanisch. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Ich arbeite in einem 3-Sterne-Restaurant, das sehr gutes Essen hat. Alle Kellner und Kellnerinnen haben eine Ausbildung. Wenn die Arbeit beginnt, muss ich zuerst die Tische vorbereiten, also Geschirr und Besteck verteilen und die Tische zum Beispiel mit Kerzen und Blumen dekorieren. Das kann ich besonders gut. Meine Kollegen und Kolleginnen finden, dass ich einen ausgezeichneten Geschmack habe und meine Dekorationen immer besonders schön sind. Wann öffnet das Restaurant? Um 18 Uhr. Wenn die Gäste kommen, nehme ich die Bestellungen auf und berate sie. Ich muss die Speisekarte genau kennen und wissen, wie die Köche das Essen zubereiten, damit ich die Gäste gut informieren kann. Deshalb ist es wichtig, dass ich immer Kontakt zum Chefkoch habe. Wie sind Ihre Arbeitszeiten? Ich habe eine 5-Tage-Woche, aber das Restaurant hat auch Samstag und Sonntag geöffnet und ich muss oft am Wochenende arbeiten. Ich arbeite meistens am Abend von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts. Am Montag hat das Restaurant immer geschlossen und deshalb habe ich montags immer frei. Wenn ich am Wochenende gearbeitet habe, das passiert ungefähr alle 2 Wochen, habe ich noch einen weiteren Wochentag frei. Sind Sie mit Ihrem Gehalt zufrieden? Ich finde, ich verdiene nicht genug. Mit Trinkgeld zusammen sind es ungefähr 2000 Euro, obwohl ich auch abends und am Wochenende arbeiten muss. Deshalb mache ich jetzt eine Fortbildung, damit ich später als Restaurantmanagerin arbeiten kann.